Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Soundcheck-Revue mit kleinen Ewigkeiten in Musik. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. We'll be right back. Überlänge geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade das Quartett Mind Bomb aus den USA mit einem sogenannten Hidden Track ihrer 93er CD Mind Bomb. Die 9-minütige Nummer ist Track 12 auf der CD. Mit Titel erwähnt sind auf der Hülle nur 11 Songs. In meinen Ohren ist dieser Hidden Track der absolute Höhepunkt des Albums. In so epischer Breite zelebriert, hatte ich 1993 eine Mischung von Dancefloor-Elementen mit Metal-Gitarren noch nie gehört, allenfalls bei der niederländischen Formation Urban Dance Squad, aber da ging es eher um Hip-Hop-Grooves und laute Gitarren. Die Band Mindbomb verschwand nach dem Debütalbum für ein Major-Label wieder schnell in der Versenkung. Mehr Informationen lieferte mir auch der schnelle Mausklick nicht bisher. Vielen Dank an dieser Stelle an Alan Banks, der diese Nummer damals in einer seiner Sendungen spielte. Ohne ihn hätte ich die Nummer vermutlich nie kennengelernt. Auch in dem nächsten Song spielt die Gitarre eine wichtige Rolle. Blind man standing on the corner, he said, I don't, oh, I don't need a dollar. And don't you give me a dime until you bring back that little girl. Oh, people try to tell me to stop crying and find me someone new, 'cause when that good Lord made one woman, hallelujah, don't you know he made two. Can't let her go, no, no. Lord, Lord, I'm fucking, I can't let her go. Yeah. And I can't let her go, no, no, no. Oh, baby. Oh, baby. Little darling, I wanna do you. Yes. Know what a shape I'm in. Lord, Lord, I've been standing here all, oh, I think about you, baby. Yeah, just for the hell of it. You know, when I left home, I left the country, and that was a thing about the blues. You know, my mother and father are no longer with me to share this problem, and but they did tell me some time ago, says, go ahead on. You know what? They said, you may not be the best in town, just try to be the best, buddy, until the best has come around. and I can't let her go now, now, now. Come on, fella, let's play a while now. Come on, fellas. Come on, come on, come on. Tell me about it. Play the blues is all right with me. Hey. Meister der dynamischen Kontraste, der Gitarrist und Sänger Buddy Guy war das, zusammen mit seinem Bruder Phil Guy an der Rhythmusgitarre und mit J.W. Williams und Ray Killer Anderson an Bass und Schlagzeug. When I Left Home heißt die explosive Nummer ein Track von Buddy Guys Album Stone Crazy. Die sechs langen Nummern der Platte wurden alle an einem einzigen Tag aufgenommen, am 31. Oktober 1979, nicht in den USA, sondern im Süden Frankreichs, in Toulouse. Im Jahr 2002 hat das französische Isabel-Label endlich die CD-Wiederveröffentlichung besorgt. Buddy Guy war nach seiner Ankunft in Chicago 1957 zunächst jahrelang bei dem Label Chess Records unter Vertrag gewesen. Junge weiße Musiker entdeckten ihn durch diese Platten. Später holten sich die Rolling Stones, zum Beispiel Buddy Guy, ins Vorprogramm. Eric Clapton zeigte sich begeistert und Jimi Hendrix war auch ein Buddy Guy-Fan. Und im Sommer 1970 gehörte Buddy Guy zu einer Art Package-Tour durch Kanada mit unter anderem Grateful Dead, The Band und Janis Joplin. Bekanntlich ist Buddy Guy auch heute noch aktiv und inspiriert. Um lange Stücke geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Revue vom Deutschlandfunk. Are you mine?

John Martin mit Small Hours. Impressionen, also die von den frühen Morgenstunden inspiriert zu sein scheinen. Ursprünglich war der Track auf seinem Album One World erschienen, Ende 1977. Diese Version wurde etwas später in einem Studio der BBC aufgenommen, vor ziemlich genau 30 Jahren, am 9. Januar 1978. Für eine Sendung von John Peel natürlich. Vor John Martins Small Hours gab es den Sea-Song von Robert Wyatt in einer Live-Version vom 8. September 1974. Im Juli 1974 war Robert Wyatts erstes Soloalbum seit seinem fatalen Fenstersturz erschienen, Rock Bottom, mit dabei viele Kollegen aus der experimentierfreudigen Ecke britischer Jazzrocker. Die waren auch bei dem Konzert im Theatre Royal Drury Lane mit dabei, eben jenem 8. September 1974, einem Sonntag. Das Ensemble spielte Songs aus Wyatts Zeit mit Matching Mole und vom gerade erschienenen Album Rock Bottom. Neben Robert Wyatt waren damals auf der Bühne Fred Frith, Mike Oldfield, Bassist Hugh Hopper, der Trompeter Mongesi Feser, der Keyboarder Dave Stewart von Hatfield and the North und nicht zuletzt ein zu Unrecht wenig bekannter Drummer Laurie Allen. Das komplette Konzert von Robert Wyatt und Kollegen ist 2005 erstmalig offiziell auf Platte erschienen. Bis dahin existierte nur ein Bootleg mit schlechtem Sound. Die offizielle Version von dieser Platte ist bei Hannibal Records erschienen. Now, there's a bird called the Swift, it's a very enjoyable creature. Eats flies. I can sleep on the wing. Amazing, amazing that. Sleeps on the wing and it can fly like at different angles because it like, it's when it, you know. What I'm trying to tell you is like the wings. The wings beat at different speeds. And when the wings beat at different speeds, they, like, go different directions somehow. It's got a wingspan about 7, 8, 12 inches. Somewhere near. In the nest, they have little funny things which, like, catch onto the backs of them. Now, they're called parasites. They've got six legs and they look very ugly. They ruin the life of the swift. The swift is capable of flying at least 80 miles an hour. In a dive, it'll probably get up to 120. I've had enough. I want a drink. Vive le vin, vive le vin, vive le vin, vive le vin, vive le vin, vive le vin, vive le vin, vive le vin, vive le vin, vive le vin. J'ai bien mangé, j'ai bien mangé, j'ai bien mangé. Das war etwas Kontrastprogramm in dieser Soundcheck-Revue mit langen Stücken. 4 Nummern von knapp einer Minute Länge, erstmals veröffentlicht 1980 auf dem epochalen Sammelalbum Miniatures mit ca. 50 solcher Kleinode. In der Reihe ihres Auftritts waren gerade zu hören Martin Chambers, Drummer der Pretenders, mit einem kurzen ornithologischen Vortrag über die Schwalbe. Danach Klangpoesie von Bob Cobbing und Henri Chopin, Erfrischungspause nannten sie die Nummer. Dave Vanian, Sänger von The Damned, lieferte dann etwas britischen Schauderscharm im selbstproduzierten Track Night Touch. Und zum Schluss dieser Miniaturen-Tetralogie gab es einen Track, der Rennende Pudel heißt, Racing Poodles, von einem Quartett, das sich Metabolist nannte. Das Album Miniatures erschien, wie gesagt, 1980. 1994 wurde es verdienstvollerweise wieder veröffentlicht von dem Label Voiceprint. Knapp 2 Soundcheck-Stunden mit langen Stücken gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den 3 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk jetzt noch einmal Gelegenheit, dem Team Bus Driver, Radio Inactive und Daedalus zuzuhören. Das letzte Stück ihres Albums The Weather aus dem Jahr 2003 und das letzte Stück dieser Soundcheck-Folge ist eines der radikalsten Nummern, die ich in der letzten Zeit kennengelernt habe. Bus Driver und Radio Inactive haben für diese Nummer noch 3 weitere Rapper eingeladen, AWOL 1, 2 Max und Circus. AWOL 1 beginnt mit einer Art Selbstvorstellung inklusive Glaubensbekenntnis in Richtung Hip-Hop. Bus Driver rappt als 2. auch eine Art Standortbeschreibung und Selbstanpreisung mit reichlich ungewöhnlichen Metaphern. Als dritter Rapper tritt Radio Inactive auf. Sein Text und der folgende von 2 Max haben ebenfalls surrealistische Züge. Das Schlusswort hat Circus. Noch einmal eine mythisch-surreal überholte Ode an die Kraft der eigenen Musik. 10 Minuten dauert das Opus von dem Album The Weather. Das Stück heißt, schön doppeldeutig, Barely Music, sinngemäß etwa, das ist kaum Musik. Die Worte This is barely music tauchen in zweierlei Bedeutung in den Zeilen von AWOL 1 und Bus Driver auf. Bei AWOL 1 in dem Sinne, dass Hip-Hop mehr ist als bloße Musik, bei Bus Driver als Zitat von negativer Kritik an der eigenen Musik à la Das soll Musik sein. Bus Driver und Co. anno 2003, Barely Music. A few days ago, I was having some young friends over, just having a party, you know, and we were waiting for the ice cream to be delivered when there was a knock on the door. dogs go around and what's your toy? Little cinnamon rule avoid the etiquette class. It'll give a flu shot to a Chewbacca impersonator. Even the first grader can see a hand of probable cause. You shoot everyone in the unhuggable ball. And scuffle my dolls until they're hobble on the paws. We're saying this is barely music. Luminous woman to piss a fist or knock on the fist on the center. Don't get up my hairy pool circuit. Get a mule kick in the dead center of a Jerry Lewis smile and grin. They tell the weather clip out coupons for discounts on the crew song. Better dismount your nude mom and I made you with fairies birth effects. You don't deserve respect when I bleed blood and I write my rhymes in a Chinese rug. And you take the tape and you put it in a high speed dub and you share it with your friends. Talk about this is what my daddy does. He's an elephant around G. Like him, I want to be an MC. Run around, reform, and into the orbit. Your umbilical cord gets clipped in your navel station to realign your son of my cable dish. And no, you can't record with analysts. Get away, you whale a bitch. You've been taking up some animals and give it a bag of bagel chips for workers. Come, I'm gonna burn cop. And you're a tiny rapper under protective custody of the leather. I know that this could be disturbing to some people. Throwing wooden frisbee across the suburban easel. Louise Ernesto will wait for escrow and make some pesto and hand-painted t-shirts. Eat deviled eggs for several days and finish with Danish desserts. You're the famous Easter bunny. I heard you owe Jesus money. Is it dangerous to bleach your teeth? I paid much more for cheaper seats when she plays ping pong. She plays the Dr. Octopus, Detroit Dementor, walked in on the bus, deployed essential sequence. She can win, speed convince, be pollen, but believe all in, forget outer, it gets louder, or gets flowers, time lack photography. Lion maps on all of me, coordinates, board immense, a four defense, master lock, castle rock entertainment, massive jock center of payment, wonder where. The winter of days when night school stalker fight through the talker. Chameleon calm, helium bomb through the dawn snowflake. I know the day, not home to take. Survey, surveillance, were they in cadence? We say cadence, they spray inhalants into the audience. Listening all against God, glistening. Mom missing me, I'm missing her. A few years ago, a friend of mine asked me to say some MC rhymes. The rhyme I'm about to say, the rhyme was a bomb and it went this way. And so the next day came and I heard that someone said that hip hop was dead. Is that the case, hip hop dead? No. Life's no way to, I can already read your mind. Don't know what you're thinking, dog. By the way, I got your girl's head nodding with these apart crocodilating with this funky type of abstract. I made a new type of undestructible whack MC creature in my funky ass laboratory. It was designed to scream and moan like a torture bitch on the MIC. Over a beat that sounds just like a clone of this one. Check it out. I push record and then you extend your arms and you begin to watch like a zombie into the direction of the mall. And then you pick it up and then you bite it up and then you stuff it into your mouth. It's a gloppity gun, or however you spell that shit. It's